Derzeit wird in Korea die Arbeit zum Schutz gegen Dürre als eine staatliche Angelegenheit durchgeführt. Die Ministerien und zentralen Organe wie das staatliche Plankomitee und das Ministerium für Elektroenergie liefern zuallererst Treibstoffe, Elektroenergie und Landmaschinen zur Behörde. Alle Organe und Betriebe setzen in ihren Regionen die Ausrüstungen und Geräte für Bewässerung wie Pumpen und Motoranlagen ein. In den Bezirken, Städten und Kreisen beschleunigt man die Instandsetzung der Bewässerungsanlagen, trifft die Maßnahmen zur effektiven Nutzung von Wasser, macht neue Wasserressourcen ausfindig und führt die wassersparende Agrarmethode aktiv ein.